Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Ausgabe. Heute Nacht mit Raritäten aus der Schatzkiste des Troubadours Kevin Ayers. Am Mikrofon ist Michael Frank. My wheels start turning, loving, but I'm still learning to. Hey babe, nothing to say but words, and I could just play with words all day. Never learn how to write a love song, always seem to get the always trying to say what can be said. Hey babe, making my wheels start turning, loving but I'm still learning to. Say but words, I could just play with words all day. Once again. Ein Liebeslied, in dem der Sprecher verkündet, er hätte nie gewusst, wie man ein Liebeslied schreibt. Scheinbar wären die Wörter immer falsch gewesen, immer hätte er etwas sagen wollen, was gar nicht gesagt werden kann. Kevin Ayers hat dieses Lied geschrieben und gesungen. Veröffentlicht wurde es erstmals 1975 auf der LP Sweet Deceiver. Zu hören war gerade aber eine erst kürzlich veröffentlichte Demo-Version von dem Song Diminished but not finished. Ich habe immer Frauen geliebt, erzählte der heute 64-jährige Kevin Ayers unlängst dem Journalisten Max Bell. Ich brauche eine weibliche Muse, deshalb kann ich zurzeit nichts schreiben. Ich bin ein Troubadour. Ich liebe dieses Wort. Ich brauche die Energie, die Liebe einem gibt, der Sex und die Zuneigung. Anfang der 70er Jahre hatte Kevin Ayers eine Zeit lang im Londoner Stadtteil Maida Vale gelebt, in der großen Wohnung der Dichterin und Malerin Lady June. Kevin Ayers bot einem der anderen Mitbewohner eine Reihe von Demoaufnahmen zur Weiterbearbeitung an. Gary Fitzgerald heißt dieser Mitbewohner, Gitarrist und Musikexperimentator ist er. Aus dem Plan der experimentellen Overdubs wurde nichts. Kevin Ayers zog aus der Wohnung aus und bat Lady June, die Tonbänder in die Mülltonne zu werfen. Das tat sie aber nicht, fragte stattdessen Gary Fitzgerald, was sie damit machen sollte, und der bewahrte die Bänder über 30 Jahre lang auf. Letztes Jahr wurden dann ca. 40 Minuten dieser Raritäten in Kooperation mit Kevin Ayers von dem englischen Label Real Recordings veröffentlicht. Die Ouvertüre dieser Soundcheck-Folge kam aus dieser Demosammlung, mehr davon später. Thank you. sometimes. Thank you. fly. Interview heißt dieser Song von Kevin Ayers. Inspiriert wurde er von den zuweilen wohl recht nervtötend dummen Fragen, die ihm gestellt wurden. Man hat mich Clown genannt, ja, das kannst du aufschreiben, und für ein bisschen Geld bin ich extrem lustig. Du fragst mich, wie ich meine Nummer bringe, und ich sage dir, ich steige auf eine Leiter und kündige an, dass ich fliegen werde. Interviews waren nicht das Einzige, was Kevin Ayers am Musikgeschäft nicht behagte. Als er Mitte der 70er Jahre bei Island Records unter Vertrag stand, wollte man zum Beispiel, dass er Hosen aus Leder und Stiefel aus Krokoleder trug. Eine Art Superstar-Konzert wurde um ihn herum aufgebaut in London am 1. Juni 1974 mit unter anderem John Cale, Nico und Brian Eno. Ich fand das Mist, erinnerte sich gegenüber Max Bell an die Aktion. Immer wieder zog sich Kevin Ayers aus dem Musikgeschäft zurück. Die längste Pause machte er nach dem 92er Album Still Live with Guitar. Mit ein Grund war vermutlich der Tod seines langjährigen Gitarristen und guten Freundes Ollie Halsell im Mai 1992. Erst im Jahr 2007 erschien eine neue Platte von Kevin Ayers, das wunderbare Album The Unfair Ground. Mittlerweile waren auch nachwachsende Generationen von Musikern auf den Kevin Ayers Geschmack gekommen, Musiker von Arcade Fire zum Beispiel, die ihn bei diesem Album unterstützten. In den letzten Jahren erschienen auch wieder einige Archivraritäten von Kevin Ayers. Die Live-Version von dem Song Interview stammt zum Beispiel aus einer 4-CD-Retrospektive mit dem Titel Songs for Insane Times. CD Nummer 4 präsentiert ein Konzert vom 25. Mai 1973 aus der Queen Elizabeth Hall in London. Der Song Interview war damals gerade auf Kevin Ayers vierter Solo-LP Banana Moor erschienen. Nur knapp 3 Jahre zuvor, im Sommer 1970, wurde die nächste Nummer mitgeschnitten, ebenfalls in London, im Hyde Park. Die Agentur Black Hill Enterprises organisierte ein Eintagesfestival mit Acts aus dem eigenen Stall. Der Eintritt war umsonst. Es traten unter anderem Roy Harper und die Edgar Broughton Band auf. Pink Floyd plus Chor und Bläserensemble präsentierten erstmals einem Londoner Publikum die Atomheart Mother Suite, und Kevin Ayers spielte ebenfalls einen Set, und zwar zusammen mit seiner damaligen Band The Whole World. Der denkwürdige Set wurde damals auf 8-Spurband mitgeschnitten und 2007 erstmalig veröffentlicht. We'll be right back. And the Whole World live im Sommer 1970 im Londoner Hyde Park. The Whole World bestand an jenem Tag aus dem Keyboarder und Arrangeur David Bedford, der sonst im freien Jazz beheimatete Lol Coxill spielte Saxophon, ein musikalischer Teenager namens Mike Oldfield spielte Bass und Kevin Ayers Kollege aus Soft Machine Zeiten Robert Wyatt war der Schlagzeuger. Zu hören war ein Song namens Red, Green and You Blue, ein Song, der erst Ende des Jahres 1970 auf Kevin Ayers zweiter Solo-LP erscheinen sollte. Zugänglich gemacht hat den raren Mitschnitt des Hyde Park Konzerts das Label Real Recordings, dieselbe Firma, die auch Kevin Ayers Heimdemos aus den frühen 70er Jahren veröffentlicht hat. Bevor er den nächsten Song singt und spielt, erklärt Kevin Ayers noch, worum es in dem Song geht, nämlich darum, dass man, wenn man schon frei sein will, wissen müsse, wovon man frei sein will. Hello. You probably heard a lot of songs that mention the word being free or the words being free, and you probably wondered what they mean. Of course, no song can tell you how to be free. But I'm going to do another song about that, except it makes a slightly different point. It suggests that before you can be free, you should know what it is you want to be free from instead of something just very vague. You should find something definite. Anyway, this song isn't called anything. We all try Everybody wants to be free, but before this can be, you've got to learn, learn how to see just from what it is that you wanna be free. Ignored advice, so many drowned and wasting away. Zu hören war gerade die Demo-Version eines Songs von Kevin Ayers, der 1973 auf seiner vierten Solo-LP Banana Moor erschien. Hymn, zu Deutsch Hymne. Es heißt darin: Warum verschwenden wir unsere Leben? Warum schlafen wir weiter? Da sind so viele verwirrte Wörter, so viele komplette Desaster. Wir alle versuchen, die Welt zu ändern, aber der Wandel muss von uns selber kommen. So viel unbeachtete Ratschläge, so viele ertrunken, und so viele siechen dahin. Jeder will frei sein, aber bevor das klappt, musst du herausfinden, wovon du frei sein willst. Der Gedanke, dass viele Menschen ihre Möglichkeiten verschlafen, taucht auch in einem anderen Kevin Ayers Song auf, inspiriert wohl von dem Mystiker Gurdjieff. Kevin Ayers hat diesen Song schon zusammen mit der Band Soft Machine gespielt, Ende der 60er Jahre. Hier ist eine Version aus dem Jahr 1973. Wir sind wieder in der Queen Elizabeth Hall in London. begins with a blessing, but it ends with a curse. Making life easy, but making it worse. My mask is my master, the trumpeter weeps, but his voice is so weak as he speaks from his sleep. People are watching, people who stare, waiting for something that's already there. Tomorrow I'll find it, the trumpeter screams and remembers that he's hungry and he drowns in his dreams. Sleep! Thank you. My head is a nightclub with glasses and wine, and the customers dancing are just marking time. Turn to your partner and say, how does it seem? He'll look at you and say, get out of my dream! Fuck you! It begins with a blessing, but it ends with a curse. Making life easy, but making it worse. Just turn to your partner and ask, how does it seem? They'll look at you and say, get out of my dream! Kevin Ayers live 1973 zusammen mit dem Bassisten Archie Leggett, den Gitarristen Cal Batchelor und Gary Fitzgerald, dem Keyboarder Henry Crellen, Drummer Henry Smith und einem dreiköpfigen Chor mit Barry St. John, Liza Strike und Doris Troy. Die Namen der Bläser sind nicht überliefert. Why Are We Sleeping heißt der Song. Lauter Perlen aus des Troubadours Schatzkiste gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Um Kevin Ayers und seine wunderbare Weltsicht geht's heute Nacht noch bis 3 Uhr. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 2 Uhr jetzt noch einmal Gelegenheit zu einer Zeitreise in den Sommer 1970. Kevin Ayers and the Whole World im Londoner Hyde Park mit zwei ganz gegensätzlichen Songentwürfen. Head Song, auf LP erst 8 Jahre später veröffentlicht, und danach eine weitere Nummer aus Soft Machine Zeiten, We Did It Again, Kevin Ayers and the Whole World. You say you like my shirt. You say you like my hat. But you never say that you like me or something nice like that. What about me? You say you like my hat, but you never say that you like me or something else. You can have it.